Hey! Willkommen zum Knackpunkt, live aus Neogladbach. Heute mal mit dabei. In der Krakelform Ansgar, der bessere Zeichner Papenburgs. Was? Ja, musst du auch alles unterbrechen? Ja, du denkst dir immer neue Titel. Hey, du hast meine Begrüßung kaputt gemacht! Ja, du denkst dir immer neue Titel für mich aus. Der bessere Frauenquoten-Erfüllungsspezialistin. Und mit mir, dem Christian. Hallo! Die Quotenerfüllungsspezialistin. So, was trinkt ihr denn? Ein Oettinger Pilz. Neogladbach. Ja, ich hoffe mal, auch ein bisschen mehr als bloß das kleine Fläschchen wird dann kommen. Hm. Bei dir, Ansgar, muss man natürlich wieder mal nicht wundern, was da kommt, oder? Nee, ich bin alkoholinsuffizient, darum trinke ich Pepsi. Lach, das lügt doch nicht. Ich würde es ja in die Kamera halten, aber es bringt irgendwie nichts, weil keine da ist. Ja, da hättest du dir ein Bier zeichnen sollen. Hättest du wenigstens zum Teil Alkohol gehabt. Und bei mir gibt es diesmal wieder gewürfelt. Ansgar, was würfelst du denn? Ich würfel eine 3. 3, das heißt, wir sind bei Grafensteiner Alt dieses Mal. Bisschen alt. Da mag einer kein Alt. Das ist bestimmt eins von diesen Dingern mit so einer Pelzkrone und Stückchen drin. Pelz! Und das Beste ist, dass es auch noch schön lauwarm ist. Prost! Schön lauwarm. Chin-chin. Oh, man sieht mein Aquarium im Hintergrund. Ja. Ich weiß gar nicht, ob meine Fische noch leben. Was ist das Schwarze über dem Bett? Ich meine die ganze Zeit, das sieht aus wie eine Tesla-Spule. Welches Bett? Das ist eine Couch. Das ist eine Couch, verdammt! Oh shit, tatsächlich. Ich hab's jetzt irgendwie als Bett wahrgenommen. Ist das ein Katzenkratz? Das ist ein Kratzbaum, richtig. Kratzbaum. Oh, okay. Tada. Tesla-Spule. Geheimnis gelöst. Ansgar, wo lebst du? Ja, hätte ja sein können, so für Leute, die zu Besuch kommen, die ihr loswerden wollt. Dann startet das Ding und dann irgendwie so gegen 10:30, 11 geht das Ding dann plötzlich los und fängt an, eure Gäste zu zappen. Ja, ist klar. Da zieh ich aus meinem Besuch ziehe ich immer die ganze Energie für meine Wohnung und für den PC. Nee, du machst das natürlich nur bei dem Besuch, den du nicht leiden kannst. Das heißt bei jedem. Wow. Oh, gut, dass ich dich nicht wieder besuchen werde, aber bei mir über der Wiese läuft gerade ein Reiher. Okay. Das Tier oder der Mensch, der sich erbricht? Ein Reiher halt das Tier oder derjenige, der das... Nee, das ist der Göbeler. Das Tier. Der Göbeler. Bei mir ist irgendwie die Wiese sehr verwildert. Letztens ist da ein Reh rumlaufen gewesen. Deine Mutter ist verwildert. Jetzt ein Reiher. Tja. Neo-Glatzer. Ralf Rute hat letztens, ich glaube vor ein paar Stunden, oder hat ein Bild auf Facebook gezeigt. Arsch, Betreffszeile ja, Arsch. Ja, so ein Typ, der sich über ihn beschwert hat, so du Anti-Verschwuchtel oder wie er ihn genannt hat. Und der Nein, typ du dreckige, du dreckige. Ich wollte das auch eigentlich schreiben, aber ich hab's dann gelassen. Du dreckige linke Antifa-Zecke, verpiss ja, genau. dich und Betreffszeile Arsch. Total geil. Und heißt Göbel mit Nachnamen, super. Ich wollte eigentlich schon ein Bild von diesem Truthahn posten, Göbel. Ich hätte es fast gesagt. Komm. Ach ja. Schön. Ich hab am Anfang so über Themen zu reden. Haben wir nicht. Wie scharf seid ihr denn so auf die aktuellen Star Trek Filme? Ja, es geht eigentlich. Eigentlich geht. Also gar nicht. Ich fand. Obwohl das Simon Peck ist. Ja, ich fand die ersten beiden ja auch richtig gut. Aber irgendwie war das jetzt nicht mehr so dieses Wow-Feeling, sondern komm, den kannst du dir mal angucken. Ist schon okay. Weiß ich nicht. Ich habe ja auch bei Star Wars, da war ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht so gehypt von dem neuen Film. Ich fand ja schon, also die neuen Filme davor fand ich ja schon so, ja, der erste war noch ganz gut, der zweite war so, und der dritte war, warum guck ich mir diese Scheiße immer noch an? Ey, du hast gerade Star Wars Episode 1 schon mal so ganz gut bezeichnet. Ey, komm, für das, was danach kam, war das gut. Ich gehe auf die Jar Jar Binks. Ja gut, der war nervig. Der war nervig, ja. Das stimmt. Der war ein Sith-Lord. Egal. Aber es ist ja die Filme sollen gemacht werden jetzt, Star Trek weiter. Ich hatte auch da bloß den ersten gesehen, hat mir eigentlich gefallen. Der nächste hat mich halt weggeblieben, als mir bloß gesagt wurde, der ist eigentlich bloß Zorn des Khan. Und so. Aber jetzt habe ich was Interessantes Neues mitbekommen, nämlich ein Charakter der Crew soll homosexuell geschrieben werden. In dem neuen Pixar-Film ist es auch ein lesbisches Paar. Ich glaube bei Finding Dory. Ich glaube, da ist ein lesbisches Paar mit bei. weiß nicht, irgendwie finde ich das, auf der einen Seite finde ich das ganz gut und auf der anderen Seite finde ich das so gewollt irgendwie, so keine Ahnung, wir müssen jetzt Homosexuelle reinbringen, damit wir einen Gutmensch-Status bekommen, irgendwie weiß ich nicht. Ja, das wirkt auch so, es wird immer aufgepauscht so, hier guck mal, wie toll wir sind, weil wir unterstützen ja, diese Meinung und im Endeffekt ist das, wenn man nur mal eine Sekunde drüber nachdenkt, ist eigentlich scheißegal eigentlich. Ja, vor allem, wir haben 2016, eigentlich sollte das normal sein, man müsste es jetzt nicht noch irgendwie in einem Film publik machen oder so. Na, ich finde, das ist eher die Sache so, ihr argumentiert gerade, ja wie, warum sollten wir Schwarze in Filme machen? Ist doch nicht das Thema jetzt bloß, dass wir rein. Wir haben von Lesben und Schwulen gesprochen, nicht von Schwarzen. Nee, aber es ist trotzdem halt Minderheiten, die bisher nicht im Ansatz in dem Maße dargestellt oder vertreten werden, wie sie im echten Welt sind. Naja, komm, Denzel halt Washington, bla bla bla. Hallo, Wesley Snipes, Denzel Washington, Samuel L. Jackson. Also, wie du weißt, das hätte keine Samuel L. Jackson spielt in einem Drittel aller existierenden Filme mit. Ja, und er ist schwarz. Nee, aber das war ja meine Argumentation, wie sie früher dann gemacht wurde oder so, ja. Nee, das Ding ist einfach, du hast einen schwarzen Film, das geht doch nicht. Ob diese Themen behandelt werden oder ob diese Personengruppen darin vorkommen oder nicht, das ist erstmal scheißegal. Es geht darum, dass die werbetragend eingesetzt werden. Und quasi auf dem Zug immer aufgesprungen wird. Ja, dass automatisch gesagt wird, guck mal, wie toll das ist, weil wir haben das und das. Obwohl das eine völlige Normalität eigentlich ist und das gar keine besondere Erwähnung bedarf. Oh, wir haben eine starke weibliche Hauptrolle und plötzlich wird das alles großgezogen damit. Das ist nichts Neues. Apropos, habt ihr den Wonder Woman Trailer gesehen? Nein. Was? Warum? Wow, ich fand den, der war mega. Habt ihr euch mal die Serie Supergirl angeguckt? Nö, nee, sag mir Gott nicht. Gott sei Dank. Habt ihr nichts verpasst. Was für ein Dreck! Die Poster sahen immer so cool aus, ja? Wegen den so Brüsten. Dark Gritty oder so. Nee, weil es halt diesen Dark Gritty Ton hat. Brüste. Ja. Bei Small World habe ich ein paar Folgen gesehen und gehasst wie die Pest. Also ich fand Small World jetzt nicht schlecht, muss ich sagen. Ich habe mich gerade an einem Rülpser verschluckt. Ich mochte das, weil Clark war da eigentlich ein guter Kerl, obwohl und nicht ein Arschloch. Ja, ich fand's auch ganz gut. Oh, habt ihr gehört von Torchwood? Soll eine neue Staffel, die fünfte Staffel soll jetzt doch rauskommen. Hm. Habt ihr Torchwood geguckt? Nein, aber wenn du bei Torchwood die Buchstaben reihenfolge veränderst, kommt da Dr. Who raus. No shit, Sherlock! Yeah. Wow. Was für eine Überraschung. Ihr seid... Du, nee, ich kenne tatsächlich Leute, so die gucken Torchwood super gerne, aber haben gar keinen Bezug zu Dr. Who ansonsten. Der 10. Doktor. David Tennant. Ja, der war so gut. Wobei, ich mochte den 9. auch noch, weil der war irgendwie anders, einfach nur wegen der Lederjacke. Das stimmt. Der war von den... Das stimmt. War der 9. der neue in der, also der aktuellen Serie, wo das angefangen hatte, der erste? Ja, oder? Genau. Wo sie die das ganze Thema Dr. Who neu aufgeholt haben und das war ja dann eher, ich glaube jetzt der, oh mein Gott, wie war der 8. Doktor denn noch? Der liegt ja jetzt in der Ecke zurück. War das der mit dem Schal? Nee, das war der danach. Der mit dem Schal war der 11. Nee, der mit dem Schal, das war der 4. oder 5. glaube ich. Ich komme schon voll durcheinander damit. Der 9. der war halt, da hatten sie, glaube ich, das erste Mal wirklich die Serie so aufgesetzt, dass das ein bisschen lustiger sein soll. Ach, der 8. war dieser Steampunk-mäßig aussehende mit der Taschenuhr und den komischen Locken. Ja, und er hatte diese das ist der Doktor, der mir diese geilen, bauschigen Ärmel so cool gemacht hat. Ja, genau. Der war cool. Seitdem mag ich den, seit ich den gesehen habe. Dieses Barock-ähnliche ist das ja. Wobei Rocken sind, was denkt ihr denn, wer ist denn der homosexuell Werdende in der Star Trek-Universum? Simon Pegg. Kirk. Oder irgendein Redshirt. Also du sagst ich Scotty. Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich hab nicht mehr gewusst, dass also Simon Pegg... Also ich glaub keiner von den... Also wobei, ich glaub eigentlich doch eher keiner von den Hauptcharakteren. Ich glaub, da werden die noch neu. Und ich glaube, es wird eine Lesbe sein. Ich glaube nicht, dass es wirklich ein Schwuler sein wird. Ich glaube, es wird eine Lesbe sein, weil lesbisch sein immer noch gesellschaftlich nicht mehr angesehen ist. Also möchtest du nicht Uhura als Lesbe haben von der schönen Schauspielerin, die das ist? Nee. Aber stimmt, dann ist ja die Beziehung zwischen Spock und... Bäh. Nee, aber Sulu soll es werden. Echt? Ja. Ist das safe? Zum Teil zu Ehren von George Takei. Mm. Und ein bisschen ist heute so, weil Simon Pegg ist ja auch jetzt aktiv am Schreiben in den Drehbüchern dort in den Filmen. Mhm. Also das Auto auch mit. Und nicht nur Scotty, den halt spielt. Und es ist er meint, es ist halt besser, einen neuen Charakter, also einen alten Charakter, das einfach bloß dazu zu schreiben, als wenn einen neuen Charakter, weil das wäre dann einfach so, würde man nur das Attribut sehen und dann wäre das halt nicht wie Scotty der Ingenieur oder so, der alles toll macht, sondern einfach bloß Scotty die Schwuchtel wäre es, wenn der einfach bloß reingebracht wäre und also ein neuer Charakter homosexuell wäre. Ich meine, ich weiß nicht, die haben jetzt aber auch Probleme, ist nicht irgendwas mit dem Chekhov-Schauspieler passiert? Der ist doch gestorben. Der ist gestorben, oder? Der ist doch tot, der hatte doch einen Autounfall. Wie alt war der? Der war knapp, war jünger als 30? Ich, war 27 oder 28, ne? Ja, der hatte einen 728, meine Frau, hört doch einmal zu. Das ist so doof. Deswegen, was die jetzt machen mit den Filmen, wenn die noch einen vierten machen wollen, ist echt die Frage. Oh, denkt ihr, die werden neu besetzen? Nee, oder? Glaube ich nicht. Wie willst du jetzt noch 3 oder 4 Star Trek Filme machen, ohne ein einziges Mal Chekhov zu zeigen oder zu erwähnen? Chekhovs jüngere Schwester reinbringen, die auch Chekhov heißt. Oder die machen irgendwie einen Cyborg und holen seine Erinnerungen in den Cyborg rein. Ja, die lassen ihn wahrscheinlich im nächsten Film von Borg entführen und einen Film später taucht er dann wieder auf. In einem anderen Körper oder irgendwie sowas. Oh, wäre das stimmt, die Suche nach Chekhov. Das ist so wie bei GZSZ immer, wenn die ganzen Schauspieler weg waren, dann haben sie auch einfach eine neue genommen und oh, das ist die, ist okay, die sieht ja voll ähnlich. Wäre die wenigstens was Ähnliches nehmen. Ich find's schlimmer, in manchen Filmen gibt's ja oder Fällen, solche, die man gar nicht in die Nähe haben. Wie zum Beispiel, Gordy hieß der oder so nochmal, der beste Kumpel von Tony Stark. Der plötzlich von Iron Man 1 zu 2 komplett verändert wurde. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Und das stimmt mal. Das war, glaube ich, Cuba Gooding Jr., oder? In Teil 1. Und da warst du dieses so, Suit, noch nicht, aber bald werde ich dich anziehen. Und dann, nope. Also ich muss sagen, ich fand den ersten Iron Man aber immer noch am besten. Ich habe mir die anderen, muss ich zu meiner Schande gestehen, auch gar nicht mehr angeguckt. Den zweiten habe ich angefangen, aber den fand ich schon irgendwie zu scheißig. Der zweite ist auch lahm. Der dritte ist das Problem, der ist kein Iron Man-Film, der ist ein Tony Stark-Film. Ja. Also ich muss sagen, jetzt zum Beispiel die Sherlock-Filme, da habe ich 1 und 2, die habe ich verschlungen. Und ich freue mich, ich glaube, es gibt einen dritten, ne? Irgendwann. Vielleicht. Ja. Vielleicht. Das ist die ganze Sache Robert Downey Jr., den müssen die erst aus Marvel rausreißen, damit die noch Zeit haben für einen weiteren Film. Ja, boah, ich hoffe, die machen noch einen neuen Sherlock Holmes-Film, die waren richtig gut. Ja, die habe ich auch sehr gemocht. Ich hoffe, der taucht in Spider-Man auf. Den neuen Spider-Man habe ich mir ja auch angeguckt, der war auch ganz gut, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich habe immer Angst, dass die anderen Filme dann auch wieder scheiße werden, so wie die 20.000 Reboots davor. Nee, aber ich meine ja jetzt aus Captain America, der neue Spider-Man ist ja jetzt der bleibt. Ah, okay. Das heißt, es ist ein jüngerer Schauspieler und der ist eigentlich ziemlich cool dort gewesen und weil endlich hat sich Sony und Marvel zusammengesetzt und haben so gedacht, okay, wir machen es einfach so. Ihr lässt Spider-Man in einen unserer Filme rein und wir lassen ein paar unserer Charaktere in euren Film rein. Und wir beide machen Profit. Ja, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. Mhm. Ja, stell dir vor, wenn dann plötzlich in dem Sony Spider-Man-Film, Iron Man, Tony Stark auftaucht und was Tolles macht. Tony Stark kann überall auftauchen. Auch auf meiner Bettcouch. Okay. Tony Stark taucht auch in, sieht nicht so aus. In dem Film Justice League auf. Es gibt einen Film Justice League? Das ist der andere Trailer, den ich gesehen hatte. Der Trailer zu Justice League. Ich auch nicht. Es ist DC. DC, das Einzige, was es gut machen könnte, wäre, lass Marvel die Filme machen. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil der Wonder Woman Trailer, ja, nochmal darauf zurück, der war mega cool und hatte ja eigentlich nur Positives zu zeigen. Der Justice League Trailer, ich habe mich ein einziges Mal Superman gesehen, war der nicht Teil der Justice League? Hab ich da irgendwas verpasst? Du hast Man of Steel nicht gesehen. Batman vs. Superman nicht gesehen. Nein, den wollte ich auch nicht sehen. Ben Affleck als Batman. Ernsthaft. Warte, der war super. Der hat schon der Devil versaut. Nein, nee, Batman ist und bleibt für mich Christian Bale. Hab ich auch gehört. Nein. Jeden, den ich frage, sagt, Batman war, also die Darstellung als Batman war das Beste im ganzen Film. Ich hasse Batman. Also das kommen wir ja vielleicht rein, wenn wir nachher dann auch über was anderes Batman reden. Ja. Aber er hat eine gute Leistung hingelegt und die Sache ist dieses, ich habe auch das Problem, dass ich den halt so, Daredevil war das Letzte, was ich mit dem gesehen habe, oder sonst so, was weiß ich, den halt in seiner jüngeren Schauspielerzeit. Aber die letzten Filme von dem habe ich gar nicht mitbekommen. Und der soll ja nicht nur als Regisseur jetzt richtig gut gewesen sein, als Schauspieler soll er jetzt ja auch dramatische Rollen und sowas angenommen haben. Also er ist nicht stillgestanden, er ist besser geworden. Ich meine, ich sehe das so ein kleines bisschen ähnlich wie, ich sehe das ähnlich wie den Harry Potter Schauspieler, Daniel Radcliffe. Weil den habe ich, als ich den am Anfang gesehen habe in Teil 1, dachte ich, oh mein Gott, ist das ein scheiß Schauspieler. Er ist natürlich noch ein Kind und der so. Der war 11 Jahre alt oder so. Ich weiß, aber trotzdem halt, ich hab ihm nicht abgekauft, dass er Schmerzen hat in der Stirn. Die hätten ihn hauen sollen, damit er echt Schmerzen darstellen kann. So. Ich mochte ihn halt nicht, dann haben die halt, mein Lieblingsbuch nicht so gut umgesetzt. Halt, der Werwolf, der aussieht wie ein Chihuahua. Dann hatte ich erstmal pausiert, nicht mehr viel von ihm geguckt. Dann habe ich aber jetzt mitbekommen, wie er halt seine Karriere weiter beschreitet, nachdem er einfach, ich habe genug Geld, ich kann machen, was ich will. Also mache ich den bescheuerten Scheiß, wie ich nackt in dem Theaterstück oder so. Und dann mache ich den Film, wo ich irgendwie Hörner habe und eine Teufelsbrut oder so etwas. Hatte. Und die, oder die Frau jetzt, Schwarz ich bin eine Leiche. Ich meine, Daniel Radcliffe hat ja auch keine leichte Zeit gehabt, muss man dazu sagen. Aber der hat's voll drauf. Also mittlerweile ja, es ist halt, weil, wenn du dir guckst, andere Leute, die Kinderkarriere hatten oder frühe Karriere und wie das nachher andere Leute, ist. Weißt du? Entschuldigung, ja. Aber ich meine, wie zum Beispiel, wie heißt nochmal der Kevin McAllister, der... Ach, McCalcolm. Ja, der. McCalcolm Kelsey oder so, keine Ahnung. Wie der geworden ist und so, dann denkst du dir... Der hat sich aber wieder gefangen, ne? Der hat sich wieder gefangen. Also er sieht zwar immer noch aus wie ein Drogenopfer, aber er sieht nicht mehr aus wie ein Drogenopfer. Also so, er sieht aus wie ein ehemaliges Drogenopfer. Er sieht noch aus, aber er sieht nicht so aus. Ja, das kann man voll schön beschreiben. Ey, ich hatte den letzten Mal gesehen, wo er was gemacht hatte mit Redliner Media, bloß so ein bisschen, wo die den so als creepy dargestellt haben. Und oh mein Gott, ja, der hatte halt so dieses... Junkie-Gesicht, wirklich, so schnell verlebt, alles dünner und länger geworden. Ja, der sieht halt jetzt, weiß ich nicht, also er sieht jetzt nicht mehr so ungesund aus wie vorher. Also er sieht zwar immer noch kacke aus, aber nicht mehr so kacke. Ja, erinnert mich ein bisschen wie, wie heißt das, wie war jetzt der Schauspieler von Twilight, Edward. Wie der irgendwie in Harry Potter als junger Mann sah noch irgendwie okay aus, dort als Cedric, ja. Ich fand den immer scheiße. Dann sah halt okay aus. Dann ist aber nach Twilight und irgendwie Gesicht ein bisschen hagerer oder so und der hat bloß das eckige, hässliche Fratze gehabt und ich dachte bloß, das soll der unglaublich schöne Vampir sein. Okay. Yeah, right. Ja. Ach, Sven ist da. Der, kriegst du das irgendwie hin, dass diese Lebenspartner-Darsteller da im Hintergrund, jetzt ist er gerade weg. Kannst du es irgendwie arrangieren, dass er bei den nächsten Malen, wenn er mit dabei ist, irgendwelche Sketche abzieht? So stummfilmmäßig, ein Kampf mit einer Katze oder irgendwie, dass er einfach nur mit einem Messer im Rücken einfach nur rumliegt, so eine Movie-Prop. Du sollst beim nächsten Stream sollst du eine Sketchrolle einnehmen. Das ist voll lustig, weil du sitzt nur so auf der einen Ecke des Bildschirms und der restliche Platz ist frei und man sieht ihn und er... Ach, und meinst du, dass er dann so in meinen Kopf Prost. So oder was? Prost. Ja, eigentlich müsste der bloß da sein und Trommelsolos geben. Oder einfach jetzt, als würde es so aussehen, als würde er seine Füße auf meinen Kopf legen. Ja, irgendwie so ein Quatsch. Ja, das wäre schon super. Ha? Er sagt, er kann mich mit Kronkorken bewerfen. Ja, perfekt. Ja, das passt auch. Ey! Aber trotzdem sollte ja man für unsere Hörer nicht zu bloß visuell werden. Er ist visuelle Beigabe. Er ist Futter. Futter für die Massen. Ansonsten wäre es doch cool, wenn ihr dann Rinden, so eine Mulchmaschine in den Hintergrund stehen hättet und er die ganze Zeit Küken reinschmeißt oder so. Sag mal, was für Drogen nimmst du? Keine, ich überlege nur, was lustig ist. Aber Küken! Ich hätte bloß gedacht, du siehst ihn im Hintergrund liegen und plötzlich läuft dann über das Video Blut raus und du merkst, oh, der schläft nicht. Neben der Tesla-Spule sitzt er ja gerade. Er liegt, du denkst, er schläft oder immer, du kommst, ist diese Blutlache hat das Sofa erreicht, alles ist voll. Oder er ist durch die Tesla-Spule gegrillt. Ja. Oh. Das ist bei euch. Nee, ist er bei euch, haben wir ja nichts mit zu tun. Aber hey, vielleicht können wir was ansprechen, was ich bloß so als kurzes Thema hatte, weil ich weiß nicht, wie ich mich so selbst mit Bauchgefühl davon fühlen soll. Es gibt ja immer wieder Umfragen und sonst was, auch für politische Zwecke, und die werden ja langsam hoffentlich immer akkurater, auch wenn die ja Probleme haben damit, dass dieser Generationswandel, weil möchtest du eine Umfrage per Telefon machen, 90% der jüngeren Leute sagen, nein, danke, tschüss. Ja. Legen auf. Und die älteren Leute kannst du mit einer App oder sonst was ja nicht erwischen. Ja. Wie geht denn? Das heißt, akkurate Umfragen ist schwer. Und jetzt hatte ich ein Video gesehen von einer Firma, die sich halt bemüht hatte, das alles zu kombinieren, um da eine akkurate Ansicht zu machen. Mhm. Und die hat das auch noch versucht, damit zu bewerben, indem die sich mit Politikern zusammensetzen, damit das gut funktioniert. Und da ist ein besonderer Politiker dabei, Mike Smith aus Ohio. Erstmal, was für ein generischer Name, ja? der hat sich vorgenommen, ich werde jetzt als Republikaner mich stellen, aber in jedem Thema, den ich als Kongressabgeordneter wählen werde, werde ich das wählen, was mein Staat wählt. Was? Durch diese App und dieses System. Okay. Und das klingt interessant. Und dann war das so hochgehoben, so, ja, oh, der erste Staat, der tatsächlich dann auch Repräsentation kriegen wird, im echten Sinne, von einem, der das wirklich sagt. Und wie steht ihr dazu? Weil ich denke, das könnte die schrecklichste Idee für Politik sein, wenn das weit angewendet wird. Wenn das so rund geht wie hier immer mit dem ganzen Scheiß, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir hier mit so einem Scheiß anfangen würden, dann wären wir bald unter guter... Ja, ne? Wisst ihr Bescheid. Jawohl! Also, ja, weil du brauchst nur einmal kurz einen Bombenanschlag und dann, ja, sollen wir alle, die aus dem Ausland kommen, erschießen, wenn sie reinkommen? Natürlich! Natürlich! Ja, das klingt ein bisschen wie... Wenn man den Intelligenzquotienten seiner Bevölkerung kennen würde, dann würde sich diese Frage, glaube ich, generell erübrigen. Ja, ich glaube, es ist nicht unbedingt der Intelligenzquotient. Es ist diese Sache, weil wie lange beschäftigen wir uns mit einem Thema, gerade wenn es irgendwie aktuell ist? Oder wie lange beschäftigen wir uns mit wen wir wählen bei einer Wahl? Irgendwie höchstens 2 Tage vorher für die meisten. Wenn die mal ein vernünftiges Wahlprogramm hätten. Ja, für viele andere eine Woche oder so, aber dann beschäftigst du mit dem Thema, guckst, was du denkst, aber dann denkst du 4 Jahre oder so nicht mehr dran. Und ein Politiker oder jemand, der halt die Entscheidungen trifft, müsste einer sein, der länger als bloß 2 Tage über was nachgedacht hat. Oder auch länger in die Zukunft denkt als bloß 2 Tage. Ja, keine Ahnung. Deswegen, weil es klingt als auf den ersten eigentlich noch eine gute Idee. Ja, natürlich, warum sollten wir nicht für jedes Thema wählen? Wir haben jetzt ja die technischen Möglichkeiten, dass wir es machen könnten. Ja, aber es wird automatisch von den falschen Leuten genutzt. Erstens das und zweitens hast du dann auch weitaus bessere Möglichkeiten, da zu manipulieren und keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach nicht so die beste Idee. Also es müsste eh natürlich vorausgesetzt werden, dass das nicht leicht manipuliert werden kann oder ja, so. Das ist ja, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Ja, und auch unter diesem, man weiß ja auch nicht, ob das anonym gemacht wird, ob du deinen Namen damit abgibst, bla bla bla. Und dann, ne, wenn du es anonym machen kannst, dann hast du natürlich direkt wieder irgendwelche Trolle, die dann wieder alles kaputt machen. Und sei es so darum, um das Wahlergebnis dann irgendwie ein bisschen zu manipulieren, setzen die dann da ihre ganzen komischen Freunde damit rein. Weißt du? Dann ja, dann macht man so eine Scheiße und plötzlich hat man einen Brexit. Ja, so ungefähr. Ich dachte, wir wollten keine Politik-Sachen irgendwie mit reinbringen. Naja, ist ja nicht, Fahrradkette. Es ist ja nicht Politik im, konkreten Sinne, sondern eher Politik im abstrakten Sinne. Die App gibt's ja noch. Immer diese scheiß Loopholes. Okay. Nee, aber ich denke auch, das System könnte funktionieren, wenn die Möglichkeiten, damit Bullshit zu betreiben, nicht so hoch wären. Eben dieses, ja, ich melde einfach 100 Konten an, um 100 Stimmen zu kriegen, oder? Ja, genau. Und irgendwelche solche Kisten. Also es müsste dann eh was geben wie Perso bestätigen, oder? Wenn du es dann aber ganz sicher sein willst, dass mehr als eine Stimmabgabe nicht möglich ist, hast du diesen Anonymitätsfaktor schon nicht mehr. Wirklich, weil dann so Dinge wie, ja, mit welchem Gerät hast du die Stimme abgegeben, mit welcher IP, wo welche Adresse ist das, welcher Name steckt dahinter, von wem kommt das? Und zack, hast du das. Das hättest du auch, wenn du es komplett anonym abgibst. Mit deiner IP ist immer Daten ja, und alles drin. Ja, sicher. Aber IPs lassen sich ja auch ändern. Das ist also ja auch nicht das Thema sein. Also das Problem. Ja, und die speichern das trotzdem auf Vorratsspeicherung und so etwas. Also glaub mir, wenn jemand nachgucken möchte, ob du Applejack oder Star Sparkle oder so heißer findest und da gewotet hast, wird man das auch finden. Ja, definitiv wird man das finden. Und jetzt haben wir rausgehört, dass ich keine Ahnung habe. Ich kenne nicht mal 2 My Little Ponys. Das glaubt man dir jetzt auch noch. Wie hast du die genannt? Apple Spark? Applejack kennt man, aber nenn mal ein anderes Pony außer Applejack. Punita. Was? Nope, zählt nicht. Nee. Es muss dein kleines Pony sein. My Little Pony? Ich krieg keine... Oh nee, bitte. Nein. Rainbow Dash. Oh, ja. Verdammt. Rainbow Dash. Und Fluttershy. Fluttershy gibt's auch. Ich hab 2 Mädchen, ich weiß die. Fluttershiss? Fluttershy! Du Affe. Vorsicht, wir sind hier im Internet. Möchtest du dich an den Bronies auslassen? Das ist eine ganz schlechte Idee, Ansgar. My Little Pony. Also wenn irgendwelche Bronies zu mir hinkommen und mir sagen, ich finde das aber nicht in Ordnung, dass du dich über meinen Flatterschiss lustig gemacht hast. Los, Flatterschiss, du bist dran! dann Flatterschiss benutzt Diarrhö. Also sehr effektiv. Wenn die ein Problem damit haben, dass ich das nicht leiden kann und mich deshalb über diese Namen lustig mache, dann können sie mir das sehr gerne sagen. Ich habe hier eine Seite und da ist auch eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr mir gerne schreiben. Ich schätze meine Blagen auf dich. Mhm. Die haben auch nur einen Genicks. Pass auf! Oh. Drohen wir auch noch. Drohnen wir die in etwa. Drohnen sie mir etwa. Jetzt, wo ich bloß meine Handy gerade so. Ich mach Schmerzer, Junge. Wir könnten ja ein Update geben für die Pokémon Go-Gelegenheit, bevor ihr zu Schlägereien kommt. Also ich komme niemals. Immer noch bei euch das Team Geld entwickelt. Das Update war ja wohl ein Witz, oder? Das Update war ja, wohl ein Witz. Welches Update? Ich hab nichts gemerkt. Ich auch so, kann es endlich alles gefixt werden, was ich möchte? Textfixe. Ja, Textfixe irgendwie. Ich kann immer noch nicht in den Pokédex rein. Welches Update? Na, immer noch nicht. Minor Textfixes, da war ja auch nichts zu merken. Es gab ein kleines Update. Aha. Und es ist halt so eins, irgendwo haben wir uns verschrieben oder irgendwo haben wir kein Enter gedrückt und irgendwas Satzung war falsch oder so. Ist der Fix auch dabei, dass die Punkt Böden in den Arenen endlich konstant hinkriegen oder flackern die immer noch? Wieso? Bei mir haben die nicht geflackert. Bei mir haben bloß alle Pokémon viel zu spät reingeladen. Bei mir war gar nichts, muss ich sagen. Okay. Bei mir ist immer das Problem, dass das weiße Pokéball-Symbol am Boden der Arena ist ganz am Flackern, als wenn das irgendwie durchklippt. Oh mein Gott, hier sind Kleinstein und Magnetilo in der Nähe. Beide fangen sofort. Ein Seepa. Oh, du hast Glück. Bei mir bloß Ratzfratz und Hornlio ist zwei Stück. Voll der Dreck. Oh, Ratzfratz, habt ihr das Bild gesehen mit dem Rechtsradikal? Boah, habt ihr schon, es gibt jetzt für ein S4, gibt es jetzt, da hat jemand so eine Schablone, wie man dann swiped, um das Pokémon zu fangen, ohne Bälle zu verschwenden. Oh, das ist toll. Das will das ich auch. Voll der, wie doof ist man eigentlich? Kannst du nicht geradeaus mit dem Finger oder was? Ja, aber wenn du ja eine Kurve machst, dann zählt das als Curveball, kriegst du mehr XP beim Fangen und nein, besser empfangen. Nein, das ist ja nur ganz gerade, das ist ja nichts Kurve oder so. Ach so, nur eine Gerade? Ja, aber das Pokémon kann sich trotzdem befreien, egal auf welche Weise du wirst. Wenn du ja, aber hast, wenigstens verschwendest du keine Bälle mehr, bla bla bla. Na, mir ist das egal. Nee, aber Curveball ist auch stärker. Das klingt wie, wir haben so ein Kickstarter-Projekt über so eine 3 mm dicke Plastikschablone, die legst du auf dein Display und swipest dann mit den Fingern. Nee, das ist kein Kickstarter, so das kriegt man umsonst. Also das ist eine Vorlage für einen 3D-Drucker und die kannst du dir umsonst ziehen. Ja, immerhin etwas. Weil ich hätte mir sonst vorstellen können, dass Leute da tatsächlich noch Geld für haben wollen. Ja gut, aber du musst den 3D-Drucker haben. Die Schablone selber holst, irgendwo musst du sowieso noch bezahlen. Schau mal, wie weit wir den vertreten haben. Wir alle gucken und drehen uns im Kreis. Wie viele Arenen könnt ihr sehen? 1, 2, 3, 4. Warte. Ja, ich kann 3 sehen. 3, 4. Und welche 5. Farben sind die? Also ich habe 3 rote hier. Ich habe 5. Ich habe eine rote, 1, 2 gelbe und 2 blaue. So, das heißt, wir sind bei 4 roten, 2 gelben, 2 blauen. Wie ist es bei euch, Ansgar? Also, welches Level habt ihr jetzt? Ich hab's jetzt gerade nicht laufen, aber ich weiß, dass wenn ich hier im Wohnzimmer sitze und nachschauen würde, könnte ich nur die eine bei dem Steakhouse sehen. Und die ist meistens rot oder blau. Guess what? Oh, das heißt, wir sind 4,5 rot zu 2,5 blau zu 2 gelb. Sieht nicht gut aus für euch. Rot! Wir sind immer noch richtig. Rot! Team Valor! Valor, get wrecked, bitches! Valor! Valor. Was für Level habt ihr denn? 7, immer noch. Heute hast du nicht rumgelaufen. Doch, aber dabei nicht das Handy angemacht, weil mein Akku leer war. Ich war ja gestern auf dem Pur-Konzert, hallo? Aber da hast du jetzt ja deine neue Powerbank, jetzt kannst du ja rumlaufen. Fast Level 15. Ja, ich bin gerade 14. Toll, freut mich für euch. Nee, irgendwie nicht, glaube ich. Ja, ich hab nur verdammte Taubsies gefangen und Ratzfratz und hab die dauernd entwickeln lassen. In Pokébonbons oder aufgelevelt? Nicht aufgelevelt, bloß weil Leveln frisst ja den Staub. Ja. Ich habe nur entwickeln lassen, weil das ja nur die Bälle frisst. Nee. Die Bonbons. Weswegen ich jetzt irgendwie 4 um die Level 300 Ratzfratz hab. Radikal. Okay. Hast du das hast du dich auch mal dabei aktiviert? Weil du kriegst ja beim einmal ja, jetzt wo ich es mehr über Zeit weil nicht. Du kriegst ich spare mir eins noch auf. Ja, aber es ist ja die Sache. Eigentlich ist ja Pokémon Go ein unglaublich plattes Spiel, wo bloß Ressourcen sammeln, Items und sonst was. Deswegen ja eigentlich, ja, wegen dem Grind-Faktor ist es aber ja am besten erstmal alle Items so früh wie möglich zu verwenden, um da den größten Bonus zu haben, weil ein höheres Level hilft dir ja schon viel mehr als die meisten Items selber, die helfen. Mhm. bloß weil du stärker Pokémon fangen kannst, auf Arenen und sonst ein Scheiß. Mhm. Aber trotzdem bin ich so ein bisschen noch so meinen Lock-Module am zurückhalten, weil ich... Es ist auch eine Verschwendung, die bloß bei einem Pokestop zu verwenden, wo ich alleine bin. Ja. Selbst wenn ich da verlässlich bin. Ich hab ein Radikal. Hässliches Scheißvieh. Oh, sie haben gerade den Teaser für die vierte Staffel von Sherlock rausgebracht. Also, Schnappatmung. Schnappatmung. Welch war das? War das die Benedict Cumberbatch? Ja, Cumberbatch. Mit Benedict Cumberbatch. Also mit Smaug. Boah! Smaug. You didn't say that. Also ihr guckt hier, ich hab die nicht geguckt. War das die in der Gegenwart mit Sherlock? Ja. Oder war das? Die beste. Ja, das ist die bessere von den beiden. Mittlerweile haben die Amis ja auch eine Version, die heißt dann Elementary. Und die ist aber nur lose angelehnt. Scheiße. Ja, vor allem, dass er dann nachher irgendwie die Moriarty ist ja weiblich. Da in der amerikanischen Version. War das nicht Watson? Watson wäre weiblich. Sherlock da. Ja, Watson ist weiblich und Moriarty ist auch weiblich. Okay. Zufall? Ich glaube nicht. Und irgendwie haben die da noch was miteinander und total behindert. Wer will das gucken? Voll der Scheiß. Guckt euch das richtig an. Ich find's interessant. Die haben sich das Element genommen von Sherlock, den Filmen, also Sherlock Holmes, den Film mit Robert Downey Jr., dass er mit der einen Tuse, die mit dem Dr. Moriarty arbeitet, was dauernd hat. Die Adler, das ist aber auch schneiden wir den Mittelmann raus, er hat mit Moriarty was. Ja. Adler. Wobei, also ich muss sagen, die Filme von Robert Downey Jr. sind immer noch am nächsten an die Bücher dran. Ich habe ja die ganzen Bücher gelesen, sind zwar so kleinere Fehler, die mir so ein bisschen auf den Sack gehen, aber das kommt immer noch am nächsten an die Bücher dran. Ich find's witzig, ich habe da bloß ein bisschen von denen gelesen, aber wenn man sich so denkt, wie auch diese Kampfsportart, oder die er so hatte, das war ja irgendwie was so, ja, es wird ein bisschen populär in England, also schreibe ich rein, dass er das kann. Was wird populär? Oder wie hieß die Kampfsportart, die Sherlock Holmes nochmal konnte? Die Kampfsportart? Ach oh Gott, Wing Zu? Nee. Martial Arts war das, was Krav Maga. Ein bisschen zusammengemixt. Krav Maga, genau. Ja, ich glaube, ich habe jetzt ins Blaue geraten, weil ich irgendwie weiß, dass das irgendeine letzte Zeit ziemlich häufig erwähnte israelische Kampfsportart. Ja. Krav Maga. Ja, die wurde, glaube ich, post Sherlock Holmes erst erfunden. Na, no, er macht doch Wing Chun. Nee, aber ich meine, das war halt so dieses, oh, Kampfsportart wird populär, also schreiben wir es rein. Er ist halt ein sehr seltsamer Charakter, mit dem so Sherlock Holmes hat so leicht Mary Sue-Züge manchmal. How were the actors and stunt performers trained for the roles? We had Fight Club, where in addition to rehearsals for specific scenes, we did Wing Chun, Swordplay, bla bla bla. Also, nee, ich meine, in den Büchern wurde ja Sherlock Holmes reingeschrieben, dass er eine bestimmte Kampfsportart hat oder so. Nee. Aber nicht in die alten. Nicht in die alten. Doch, in den Originalbüchern, aber in den späteren davon nicht. Ich weiß es gerade nicht fertig, aber der hat... Ich muss das gucken. Sherlock Holmes hat doch irgendwelche Kampfsportarten. Ja, Sherlock Holmes Marshall sollte ja reichen, um zu suchen. Bartitsu. Der junge Sherlock Holmes wurde nach Shanghai verschleppt. Young Sherlock Holmes, das wäre... Baskerville-Bücher. Die Baskerville-Bücher waren gut. Oh, das ist so geil. Googelt das mal bei Wikipedia, Bartitsu. Wie heißt das? Und Bartitsu. Und das Bild dazu, wie das dargestellt wurde, ist so herrlich. Es ist einfach bloß Leute mit Stöcken und Frocken und, mit Hut. Dicken Schnurrbärten, die irgendwelche Kampfsportarten trainieren. Scheiße, nein! What? Hey, was ist hier denn los? Und da ist einer aus Skype rausgegangen. Ups. Dam, dam, dam. Ups. Was ist da passiert? Hatte einer Skype geschlossen? Nein. Nein? Würde ich niemals auf die Idee kommen. Es war ein Unfall. Ein Wort, das man in den letzten Jahren nicht mehr häufig benutzt, weil plötzlich alles Amokläufe und Terroranschläge sind. Oder nur noch Terroranschläge. Ich hasse diesen blöden, schwebenden Skype-Dreck da. Schalt ihn doch aus. Scheiße. Kann man das? Ja. Wo war das noch? Aber halt auch in dem Ausschnitt dort rechts oben, der Kerl einfach bloß in einem Frack kämpfen mit Hut und so, das ist total geil. Das ist der gleiche Kampfstil, den Mann mit Hut auch immer benutzt. Warte mal, ist das da eine Frau oder hat der Kerl einen Rock an? Eine wird eine Frau. Ich glaube, da ist eine Frau. Oder ist das ein Asiate? Super, also da wurde einem beigebracht, wie man seine Frau ordentlich haut. Also wie gesagt, der Kampfstil sieht ein bisschen aus wie das, was Mann mit Hut immer kämpft. Wenn er kämpft. Meistens braucht er nicht kämpfen, weil er genug Geld hat. Aber halt so dieses so, oh, Sherlock Holmes, oh, er kann Kampfsportarten, er ist ein toller Musiker, er ist voll intelligent und kann Leute runtermachen und so. Er ist halt so. Sind in den frühen Büchern wirklich überhaupt Fehler bei Sherlock Holmes aufzufinden? Ja, er nimmt Kokain. Oder ist er, hey, das waren die Zeiten, das ja, war... Ja, er kann nicht nein, mit Menschen nein, er nimmt umgehen, Kokain. Es ist ja, schwer abhängig. Hört auf, zu, hört, und, hört auf zu essen, wenn er keinen Fall hat. Nee, Watson war spielsüchtig, ne? Ja, Watson war spielsüchtig. Watson war spielsüchtig, aber Holmes hat sich da Spaß draus gemacht und hat ja diese... Wenn es... War das in den Büchern auch so, dass er in diesen Keller geschossen war, aus den Absteigen und diesen Kneipen und dort dann irgendwie Faustkämpfe bestritten hat? Mm-mm, glaub nicht. Bin mir nicht sicher. Die haben den da ein bisschen wahnsinniger dargestellt. Man braucht ja eine Action-Szene. Darf ich emotional jetzt nicht belasten. Nee, es ist ja alle... Wie ist das bei den Drehbüchern schreiben? Und wie alle 10 Seiten brauchst du eine Action-Szene, sonst wird das nichts mit dem Drehbuch. Na gut, der Guy Ritchie hat ja das Drehbuch geschrieben, ne? Echt? Cool. Oh, was hatte ich jetzt noch für ein Thema? Fuck, ich hab's weggedrückt. ich hatte nämlich das, so ist das, na, nicht Mike Pence genug über Trump geredet, mal wieder nicht weiter. Ich will nicht über Trump reden. Ashley Madison wurde verklagt. Wer? Weil sie Fembots verwenden. Irgendwie eine Dating-App oder Seite. Ashley Madison. I went undercover on Ashley Madison, bla bla bla. Verklagt. Ja, also die haben scheinbar, Faces 578 Millionen. Auf 578 Millionen verklagt. Ja, weil nämlich scheinbar ist es so eine Dating-Seite und das Verhältnis von Mann zu Frau war nach normalen Stats 5:1. Aha. Und weil die dachten, das können wir ja nicht den Leuten sagen und darstellen und es wäre ein bisschen doof, also benutzen wir stattdessen Chatbots. Weil das fällt ja auch nicht auf. Ach stimmt, das hatte ich mitgekriegt. Wie muss das denn laufen? Hey, mit dir kann man voll toll reden. Wollen wir uns nicht treffen? Und sie dann... Nee, geht nicht, ich bin ein Roboter. What? Naja, ich glaube, das Problem ist eher, dass nach dem Date sie sofort rechtsradikal geworden ist. Okay. Und frauenfeindlich. Ja, nee, das war ja bloß der Google-Bot. Wo wir bei coolen Bots sind. Es gibt einen Kontaktbot, den du in Skype hinzufügen kannst. Warte mal, ich suche den gerade mal aus. Murphy heißt der. Das Projekt heißt, glaube ich, Murphy-Bot. Und Murphy kannst du anschreiben und ihm sagen, was wäre, wenn. Und dann kannst du ihm zum Beispiel sagen, was wäre, wenn Hulk Donald Trump wäre. Und dann packt er dir in weniger als 5 Sekunden, Photoshop dir er cool. Dir dann so ein Bild von Hulk, das dann Donald Trumps Gesicht hat zum Beispiel oder so. Also das sind aktuell so die schnellsten Sachen, die du machen kannst. So, was wäre, wenn Person A aussieht wie Person B oder so. Und dann bastelt er dir da halt stimmt, zusammen, die Seite was wäre, gerade Donald auch. Trump aussehen würde wie Donald Trump. Ja, dann nimmt er natürlich wie das... geil. Dann ist es, er hat so ganz feste Bilder und dann nimmt er halt die Gesichtspartien raus. Wenn du mir sagst, was ist, wenn Trump aussieht wie Trump, hat er nur das Trump-Bild natürlich. Weil er... Ja, aber es könnte ein anderes Trump-Bild zu einem Trump-Bild sein. Das kannst du natürlich machen. Er wird dir erstmal sein Standardbild geben und dann sagst du ihm so, ich mag das Gesicht nicht oder ich mag das Hauptbild nicht oder so. Dann wechselt er halt nach und nach die Bilder. So, wenn dir dann das Hulk-Bild... Also versuchst du mit Akinator deine Wunschfrau zu machen. Du kannst ihm halt verschiedene Befehle durch Smileys anzeigen. So ein Zwinkern heißt so, hey, gefällt mir, mach aber doch mal das und das und all solche Kissen. Also er kann so ein paar kleine Chat-Befehle verstehen. Und dann kannst du dir dann halt quasi übers Chatten mit diesem Bot, kannst du dir dann das Bild fertig shoppen lassen. Cool. Das ist eigentlich sehr lustig. Aber irgendwie auch umständlich. Nö, eigentlich, nö, gar nicht. Weil anstelle du shoppst es selber um. Ja, was ist, wenn jetzt... Ja, nein, warte, ja, ich mach jetzt Kinder. Es geht doch gar nicht darum, selber zu shoppen. Es geht doch eben darum, um diesen Chatbot zu testen und zu sehen, was er kann. Und das auszureizen, an die Grenze zu kommen. Ich hab ihn zum Beispiel noch nicht dazu gebracht, mir ein Hitlerbild zu machen. Das will er partout nicht machen. Das ignoriert er einfach. Er will keine Hitlerbilder machen. Das finde ich schon mal sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Er weigert sich vor Hitlerparodien. Sagt stattdessen Adolf Hitler. Ich könnte mir vorstellen, dass er rechts ist, weil er sich vor Hitlerparodien weigert. Ach, kennt ihr noch, was war das? Ich glaube, von Microsoft war das bei Twitter, diese komische AI, wo die Twitter-Nutzer dann da irgendwie mitbestimmen konnten und nachher war das voll homophob, rechtsradikal und keine Ahnung was. Ja, nee, das hatte ich ja gerade versucht so anzudeuten, weil das war irgendwie eine AI, die sollte nur normal so tun, als ob die ein Mensch wäre. Und ach, halt ein bisschen lernen, okay, von dem, was ihr geredet wurde. Und aus normalen Gesprächen wurde sie ganz, ganz schnell rechtsradikal. Nee, nicht aus normalen Gesprächen. Du konntest ja auch Sachen einspeisen und so. Die hat dadurch gelernt, dass du mit ihr geschrieben hast. Nicht von normalen Gesprächen. Ja, natürlich, aber die hat versucht, den Eindruck zu machen, dass sie halt ein Mensch ist. Das kommt halt ein Arschloch. Ja, das liegt dann halt wieder an den Menschen, die das dann. Wenn du ein absoluter Hitler-Enthusiast bist, dann redest du auch mit diesem Chatbot über das, was du am liebsten magst. Und ich glaube, die hatten auch richtig Probleme von Microsoft mit Cortana jetzt, weil die dann da der auch irgendwie immer irgendwelche Scheiße eingespeist haben und sowas. Das hatten die, glaube ich, auch zuerst Open Community-mäßig gemacht und dann haben sie. War Cortana nicht Opfer von Frauenbelästigung geworden oder irgendwie so ein Quatsch? Ja, oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie da dann da irgendwie ziemlich. Ich würde gerne mal die Stats sehen, wie oft da irgendwas gesagt wurde im Art Cortana, blas mir doch ein. Warte, das google ich jetzt. Das ist nämlich so ein bisschen, als wir damals in der, oh Gott, das waren glaube ich noch Schulzeiten, da hatte man uns irgendeine Seite empfohlen, die ist glaube ich Ego for You oder irgendwie so ähnlich. Und das war so eine englische Übersetzerseite und die hatten auch einen Chatbot. Der Egon war das eigentlich, glaube ich. Das war dann so ein kleiner Drache und konntest dich mit ihm über so allgemeine Sachen unterhalten, aber der war nicht wirklich, ich glaube, der war nicht wirklich lernfähig. Aber damals gab es für uns keinen besseren Job. Was ich hier für einen Scheiß finde. Halo Hentai, Cortana sucks and fucks. Cortana Blowjob, Halo Porn. Blowjob, das kann okay. Ich nicht und will ich nicht. Das ist das Problem. Es gibt ja Cortana, den Charakter, der ja fast nackte, perfekte Frau ist aus den Halo Games. Ja. Well. What? Arme Cortana, aber das ist dann auch ein schlecht gewählter Name, wenn du den Namen eines Ja, Schatz aber die wollten ja, aber die wollten halt den Bezug halt davon haben, glaube ich einfach. Da arbeiten sie ja heimlich drauf zu. Die hätten GLaDOS nehmen sollen. Ja, GLaDOS. Oh Gott, das wäre so geil gewesen, deren ekelhafte Art dabei. Es wäre aber dann auch die Sache, dass gewesen. Es dann ein bisschen mechanisch klingt, wäre perfekt gewesen. Boah, ich dazu. Aber bitte auf Englisch, nicht auf Deutsch. Auf Deutsch hört sich das so scheiße an. Bitte auf Englisch. Nein, für alle die Valve Steam Machine besitzen, die GLaDOS wird demnächst dann halt dort installiert. Das ist dann so die Anfänge. Nee, ja, du musst nur eine Kartoffel reinpacken. Ja. Boah, ich bin so auf Portal 2 wieder hängen geblieben. Ich bin jetzt den ganzen Tag nur am Suchten. Das ist schon widerlich. Aber das ist so geil. Ich sag immer noch, ich finde 2 Hast du auch schon den Steam Workshop Kram? Hast du auch schon den Steam Workshop Kram angefangen? Den, nee. Ja, weil das sind einige Maps, die ziemlich gut sind. Ich glaube, ein paar von den Originalmachern noch. Da hast du halt ein paar richtig coole Cave Johnson okay. Sprüche bei. Ich habe mir letztens zwei Workshop Steam Workshop Maps runtergeladen. Die eine war, da kommst du rein und dann cool, du erschreckst dich halt zuerst, weil das soll so eine Horror Map sein, aber dann guckst du und du siehst halt, es ist dann so ein Flur und der ist dann noch so mal geteilt und dann kommt dieses Vieh, was dich dann irgendwie verfolgt und das schwebt dann halt so an dir vorbei, aber die haben es dann irgendwie so gemacht, dass das halt so PNG-mäßig, das ist so ein PNG Ding. Und dann gehst du um die Ecke und dann siehst du ihn nur in der Wand verschwinden und denkst du schon so, ja, läuft bei dir. So. Und dann gehst du weiter und dann hast du da nur, nur so Dreck. PNG. PNG-Ding, meine ich. Pink. Und dann hast du da irgendwie, weiß ich nicht, so Mechaniken, die gar nicht mehr zu Portal passen. Und die andere Karte ist Minecraft mit Portal, aber die ist sehr frustrierend. Aber die ist echt gut. Die ist echt gut. Oh das ist nämlich, in Left 4 Dead 2 gab es ja ein verstecktes Portal-Level. Ja, ich habe Left 4 Dead 2 nicht gespielt. Ja, aber das heißt, das Universum, also Left 4 Dead 2, hängt mit Portal ja dann zusammen. Ja. Und Portal hängt ja mit Half-Life zusammen. Mhm. Womit hängt Half-Life noch zusammen? Ich weiß nicht. Ja, wird man sehen. Oh, ich habe jetzt auch voll den geilen Pun gefunden bei Portal 2. Dann kommt dann, ihr kennt ja Black Mesa wahrscheinlich, ne? Die Neuauflage von, Und dann sagt der Cave Johnson, dann Cave Johnson ist ja hier der von Aperture Science, und dann sagt er in einer Zeile von wegen, and there are a lot of people that will take our work and that and sell it for theirs. And so Black Mesa can really lick my. Und dann kommt halt die Caroline, Sir, the tests. Und ich so, yeah, geil! Das habe ich vorher nie gemerkt. Und dann auf einmal so, yeah, geil! Darauf haben die Jahre hinzugearbeitet. Der Steam Workshop Teil hat ja auch teilweise so den Plot, dass einfach dieses so, ja, wir müssen ja weiter testen, aber wir wollen nicht das Geld ausgeben zum Testen. Ja, also das schicken Trailer wir euch Tester war so geil. In Paralleluniversen, wo ihr testet bei den Testanlagen von den Paralleluniversum-Kerlen. Das ist so doof und so herrlich. Und wie dann auch bloß eine Rasse von Mantiden die normale Rasse ist, wo plötzlich Menschen entstehen oder so, anstelle das Gegenteil im okay. normalen Level braucht. Aber habt ihr was zu reden oder so? Oder sollten wir langsam mal zurück zu Batman und so etwas gehen? Ne, Batman! Mach ruhig, Batman. Also, Batman. Wir gucken uns nämlich jede Woche einen der besten 250 Filme der Welt an. Mehr oder weniger. Dieses Mal ist dran The Dark Knight. Ich bin Batman! Batman! Schwör's auf mich! Erstmal, ich glaube, jeder von uns hatte vor den Film schon gesehen. Ja, aber nur kürzlich nicht. Aber schon mehrfach. Ah, oh, der Film war so gut. Ich nehme an, jeder hat tendenziell auf jeden Fall positiv den Film. Ja. Wollen wir erst die Wertung machen und dann darüber reden? Nein, doch. Können wir machen. Es war nur vorhin angefragt. Wir müssen erst noch ein bisschen sowas, ja, okay. Weil ich möchte mich ein bisschen, bevor ich bewerte, so etwas erzählen. Also etwas. Wir erzählen diesmal aber nicht den ganzen Nur ein Stückchen. Meine Entscheidung begründen, warum ich Batman jetzt auf Platz 20 gewählt habe. Nein. Mhm. Ist nur ein Scherz, guck mich nicht so an. Pass auf, du! Ich bin nicht Ansgar, der bloß Scheiße wählt. Was? So, okay, dann erzähl mal. Du wirst garantiert noch Wild Tales besser sehen. Erzähl! So, also, potenziell, wir alle mögen ihn, vom Plot. Wir alle kennen ja Batman. Erstmal, die ersten 10 Minuten des Films sind Batman-Film, es ist herrlich. Das stimmt. Auf die Fresse, Es ist einfach bloß ein Bankraub, der aber super, super toll läuft. Gott verdammt. Warum musste er sich umbringen? Er hat so eine tolle schauspielerische Leistung gemacht und er hat, also Heath Ledger, der hat ja, wenn man sich seine, was er vorher gemacht hat an Filmen, da ist nichts, was wirklich so raussticht, was sagen würde, ah, das muss ein super Schauspieler sein, um das gemacht zu haben. Doch, hier, der Ritterfilm. Der Ritterfilm. Ja, also es ist ein guter Film, aber es ist halt nicht irgendwie Shakespeare oder ein tiefes Drama oder sonst was, ja. Mhm. Es ist halt nicht eins, wo du so ein super, also nicht berühmter Schauspieler, sondern halt ein guter Schauspieler sein musst, ja. Kein artistischer, ja. Artist. Und dann ist er trotzdem in diese Rolle so reingekommen und so stark und hat da was rausgeholt, was keiner von ihm erwartet hätte. Wusstet ihr? Weil man darf nicht vergessen, Heath Ledger war, dieser Schönling aus Ritter aus Leidenschaft. Der soll der Joker sein. Wollt ihr mich verarschen? Das wird so scheiße werden wie Ben Affleck mit Batman. Das kann ja gar nichts Gutes werden. Ey, wusstet ihr eigentlich, dass diese Angewohnheit, die der Joker hat, dieses mit der Zunge rausstrecken, die hatte der Heath Ledger wirklich und die hat er für den Joker dann nochmal perfektioniert. Total geil. Der macht die ganze Zeit dann so. Und du denkst, das muss als Schauspieler so irgendwie schwer sein. Weil dann machst du das und in den meisten Filmen passt das gar nicht. Ja, das heißt, du kannst nur den Joker spielen oder Kiss. Nein, aber ich fand den in Joker, ich meine, ich habe mir auch Ritter aus Leidenschaft hatte ich mir angeguckt und das Kabinett des Dr. Parnassus, das fand ich auch geil. Das hatten die damals auch echt geil gelöst alles dann. Aber bei Batman habe ich echt gedacht so, wow. Also, es gibt einen Bankraub. Und dann sind wir in... Fuck, wie geht's weiter? Ich habe erst vor ein paar Tagen gesehen, aber jetzt ist so dieses, wie das zu dem Flusstor zukommt. Also es ist das Ganze so, die Banken machen sowas, aber wir haben jetzt, wo die Bank überfallen ist, rausgefunden, da sind Mafia-Banken und wo das ganze Mafia-Geld langläuft. Und jetzt, Mafia. Wir werden uns einen neuen, Staatsanwalt schaffen, der halt mal nicht korrupt ist, was für Gotham so richtig selten ist. Ja. Und dann werden wir alle Mafien auflösen und Geld knallen und alles mögliche und es wird super toll werden. Nur schade, dass der Rechtsanwalt, ja. Also der Moneyman von denen erstmal kriegt das dann mit und sagt, hey, weißt du was? Ich werde euer ganzes Geld verschwinden lassen und dann nach Hongkong mich absetzen. Halt, warte. Tut mir leid, ich habe das falsch ausgerückt. Ich habe all euer Geld verschwinden lassen und bin schon auf dem Weg. Ja. Wer hatte eigentlich, im ersten Film war die Katie Holmes ja die Ische von Batman. Wer hatte die nochmal im zweiten Film gespielt? Ich bin sehr schlecht mit Schauspielern. Ich fand die Katie Holmes eigentlich sogar ganz gut. Ich war da schon ein bisschen Kevin Spacey. Nicolas Cage. Kevin Spacey, Braut von Batman. Oh ja, natürlich. Ich bin Batman. Kiss mich. Kiss mich. Nee, aber ich fand den zweiten Film, da war ich echt eine Zeit lang geflasht. Vor allem, wie er halt dieses Verrückte rüberbringt, ohne irgendwie dann total lächerlich zu wirken. Das ist total gut. Und die Geschichten, wie er seine Narben kriegt, die sind auch alle ziemlich lustig. Why so serious? Ich mag den Joker. Es gibt ja auch von Batman gibt's ja auch eine Storyline, wo der Alfred der Joker ist. Das ist ziemlich krass. Aber das ergibt irgendwie keinen Sinn. Ah, wenn Weiß nicht. Also er Wann soll die Zeit haben? Nein, es ist ein einziger Mann, der eine komplette Villa sauber macht, einen riesigen Höhlenkomplex mit lauter Elektronik sich da. Da sind überall Wasserfälle, das wird sich alleine sauber machen. Den Sir dauernd zusammennäht, wenn er wieder kaputt nach Hause kommt, den auch noch überall hinfährt, wo er will. Ja, der Kerl kann nicht schlafen. Ja, nee, er begründet es damit, dass sein Herr irgendwie nur noch depressiv ist, weil er nichts mehr zu tun hat und bla bla bla und keine Ahnung was. Und deshalb verwandelt er sich dann in den Joker. Ich finde die Story länger. Das klingt irgendwie nur mehr aus Mitleid. Nach College-Humor. Wow. Ja. Okay. Ich tue alles für meinen Herrn. Mhm. Ich glaube, da wäre es glorreicher gewesen, dem einfach bloß ein Kissen draufzulegen. Master Wayne, ich tue das aus Liebe und dann stopft sich das Kissen aufs Gesicht bei den Nasen und drückt einfach nach unten. Oh Gott. Den Film würde ich sehen wollen. Oder macht andere Sachen mit ihm aus. Come on, hit me. Come on, hit me. Und dann baut Batman einen Unfall. Also ich glaube, das Problem ist, wir kommen gerade nirgendwo an, weil einfach das, was den Film ausmacht, ist nicht die Geschichte oder sonst was, ist einfach nur der Joker. Das stimmt. Weil das hundertprozentig ist Heath Ledgers Film. Ja, deswegen ein paar Leute argumentieren, dass es kein guter Batman-Film ist, weil einfach es 100% der Joker ist. Naja, gut, aber ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich finde, es gehört ja trotzdem zu Batman dazu. Ja. Und ich hatte den Film jetzt auch zum ersten Mal in Englisch gesehen und ich hatte vorher bloß von College Humor die Videos gekannt, wo die verarschend Batman danach gemacht haben. Und war der geil. Der redet wirklich so und ich dachte, das ist bloß überzogen, wie die den reden lassen. Aber nein, die Stimme von Michael Bay, Michael Bay war der Batman? Ich bin gerade mit dem Namen. Christian Bale. Christian Bale, ups. Der hat wirklich so geredet als Batman und oh mein Gott, das heißt, ihn konnte ich nicht wirklich ernst nehmen. Dann die Sache, zum Beispiel der Endkampf, der eigentlich ja richtig cool ist, ja? Mhm. Der ist in Batman vs. Superman das Einzige, was gut ist im Film und der ist besser als da. Mhm. Also wirklich, der Kampf, die Kampfszene mit Batman in Batman vs. Superman, wenn ihr die bloß alleine gucken wollt oder so, guckt die an, den Rest des Films müsst ihr nicht sehen, aber die muss man sehen. Weil es ist Batman, wie er ist, wie in den Computerspielen. Ja? Macht Kombos, bricht Arme, sonst was, oh, richtig brutal und alles mögliche, aber trotzdem, was halt Batman machen würde. Diese eine kurze Kampfszene mit Batman ist so toll. Deswegen, es ist halt das Problem, ich liebe auch den Dark Knight, aber jetzt diese Stimme des Batmans, die echt mal gehört zu haben, hat sich ein bisschen mehr runtergefressen. Dann, dass jetzt diese eine Kampfszene schon woanders ein bisschen besser gemacht wurde. Es ist so ein ähnliches Problem wie mit, was ich jetzt letztens gehört hatte über Mad Max Road Warrior, ja? Hab ich nicht gesehen. Dass halt das Problem ist, Fury Roads macht alles besser, deshalb sieht man Mad Max 2 was schlechter, ja? Ich hätte mir immer sehr gerne einen Duke Nukem-Film angeguckt. Gibt es nicht. Ich weiß nicht. Ja. Also der ist auf jeden Fall zu spät, den zu machen. In den 80ern hätte es vielleicht funktioniert. Ja, wahrscheinlich. Aber jetzt, uff. Außer die machen Duke Nukem-Film mit nur weiblicher Besatzung. Wie sollte er denn dann heißen? Dukina? Duchess Nukem. Duchess Nukem. Waha. Nein, macht nicht die Idee, verfilmt das nicht, das wird nur scheiße werden. Duchess. Du hast schon darüber geredet, irgendeiner Wobei, ist schon dran. Wobei weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so schlecht werden würde. So eine weibliche Duke Nukem, die dann irgendwie mehr mit Männern oder so macht, das gibt's fast gar nicht, hallo? Hast du mitbekommen, wie Ghostbusters sofort zu Tode geflamed wurde? Alter, wer will sich den Scheiß überhaupt angucken? Niemand! Ist das gleich, oh mein Gott, jetzt wird das mit Ghostbusters auch nur Frauenrolle ersetzt durch Mann. Ich hab mir ja auch wirklich ernsthaft den Trailer angeguckt und ernsthaft mal überlegt, aber nein! Nicht, dass das irgendwie die Frauen nur sind, aber es hat auch prinzipiell einfach nichts mehr mit Ghostbusters an sich zu tun. Also man hätte da so viel draus machen können, aber da kommt einfach nur so richtig viel Rotz, richtig Kacke. Das ist so ein Dreck, dass ich nicht gesehen habe. Ich komme noch mal zu dem Batman-Film zurück. Der ist geil. Guckt euch Batman an. Batman ist super. Ich bin ziemlich sicher, dass Ghostbusters, der Ghostbusters-Film, niemals auf die Top 250 kommen wird bei all dem Flame-Roar-Rating. Was was Positives ist. Aber mit Batman, ich war jetzt auch so ein kleines bisschen so am Denken, so, ah fuck, es gibt immer noch einen Batman-Film mit Dark Knight, den ich besser mag als den. Ja. Den Dark Knight Returns. Ja, ich finde den dritten finde ich auch am besten. Also, nein, ich meine den animierten. Ach so, was? Wo einfach Batman als alter Sack. Der hatte irgendwie 20 Jahre lang schon Batman sein aufgehört, ja? Ja. Dann kommt der zurück und so, ah scheiße, ich bin jetzt ein alter Mann, ich bin jetzt zu schwach und weil ich so schwach bin, kann ich mich nicht mehr davon abhalten, Batman zu sein. Hä? Diese Stille so, hä? Ja, ja, stell dir einfach vor, wie der bloß als alter Mann irgendwie so ist und so jede Nacht in die Batcave dann trotzdem runtergeht und so versucht sich so, dass all die Leute, die Freunde, die mir gestorben sind, der Robin, das tote Kostüm, das ist der Grund, warum ich aufgehört habe. Warum ich das nicht mehr mache, ja? Und dann geht er halt bloß hoch, um zu schlafen oder so, ja? Und dann wird er aber irgendwie von Alfred so, ja, Alfred ist immer noch am Leben. Und so, Sir, wann haben Sie sich rasiert? Rasiert? Oh. Das heißt, dass halt so die Schizophrenität dort durchkommt. Es ist schwer zu erklären, ich komme dem nicht zu gerecht, aber das ist ein unglaublich guter animierter Film. So, wie wär's denn mal mit einer Einschätzung? Ansgar? Ich muss anfangen. Sekunde, wir müssen ja. Wo wir unsere Filme eingeordnet haben. Ansgar! Ja, wo? Du bist nicht Ansgar! Ja, wir alle sollten ja vorher unsere Nummer fest haben, bevor wir... Ja, ich hab. Ich auch. Nee. Ansgar. Jedes Mal, Ansgar. Ja, weil mittlerweile sind es... Also ich bin mir definitiv nicht sicher. Er ist besser als Spanier und Alexander. Aber ansonsten weiß ich noch nicht. Alles ist besser. Soll ich anfangen? Nee, ich hab. Während wir warten, fangen wir an, stärker zu trinken. Raus. Du hast? Ja, bitte. Oh. Nee, warte, lass mal Ansgar mal zurück als letztes, weil er ja dann die Rangliste kaputt machen wird. Ja, gut, dann Christian. Nein, Christian. Ja, okay. Ja. Ja, ich habe zwar jetzt so argumentiert und so, aber es ist dieses, jetzt wird auch noch zurückgerufen wird und so einfach bloß, ein Mann kann doch noch einen Film zu ungewöhnlichen Höhen hinreißen und es ist nicht nur das, sondern auch, was es halt begonnen hat. Und zu einem guten Teil, Iron Man und er haben damit angefangen, deshalb wir all die guten Superheldenfilme gekommen und deshalb, ich setze sie tatsächlich auf Platz 1. Weil wenn ich bloß so in die Top 3 oder 4 gucke, ist es trotzdem besser als alles, was wir dort reingepackt haben. Also Nein. muss es für mich auf die 1 kommen. Nein, da bin ich dagegen. Ich würde ihn auf die 3 setzen. Auf die 3? Auf die 3, weil ich finde The Green Mile gehört einfach auf 1, weil. Also es kommt bei mir nichts mehr über The Green Mile. Gar nichts mehr. Oh, aber jetzt hast du Ansgar den Raum gegeben, jetzt werden wir auf Platz 15 fallen. Ansgar, der Film kommt auf Platz 3. Also ich weiß nicht, was ich daran jetzt kaputt mache. Na? Ich würde ihn nämlich als neue Platz 2 haben wollen. Ich weiß, es ist ein super Batman-Film, aber und er war mega gut. Moment, was rede ich da eigentlich? Das ist Quatsch. Nein, Wild Tales ist der war zwar voll der Dreck. Auch gut, weil er so überraschend war, aber nee, fuck, ich wollte ihn erst als Nummer 2 haben, aber je mehr ich drüber nachdenke, Batman muss Nummer 1 sein. Hauptsache, Green Mile bleibt noch auf 3. Alles andere ist mir egal. Ach, jetzt plötzlich. Ja, ich muss ja auch ein bisschen zurücksetzen. Ich habe mich ja einfach so reingemogelt. Das heißt, überall. Also, wir haben eine 3 und 2 Einsen. Und wenn wir das durch 3 teilen, sind wir bei 1,666, also leider doch nicht Platz 1, also Platz doch The Green Mile, weil das System leider Fehler hat. Unser neuer Platz 2, The Dark Knight. Unser Stream hängt. Where's the Joker? Unser Stream hängt. Wie, der Stream hängt? Der Stream hängt. Dann ist es mein PC, der hängt. So, unser neuer Film, Teil 2. Dann sind wir aber natürlich wieder mal dazu, dass wir einen neuen Film auswürfeln müssen. Ja. Ja, du hast ja eine Nummer, wie wir wollen. Du hast bisher gut gewürfelt damit, wo wir angekommen sind. Ja, also Minimum 1, Maximum ist 104, war das? 250. Wie viel? 250, weil es ja einer von denen sein kann. 250. Okay. 250. Ach ja. Ja, jetzt sich bescheißen, bitte, ja? Oh, Generate. 78. 78. Hatten wir das schon. Heißt, wir sind. Juhu, ich hab nochmal Würfel. Geil. Nee. Requiem for a Dream. Oh, geil, yes. Hab ich nie gesehen. Der ist so gut, der ist so geil. Okay, wir, erstmal, spoil uns nichts. Anka, hast du den mal gesehen? Vielleicht, wenn, dann kann ich mich nicht erinnern, weil es so lange her ist. Woohoo. Keine Ahnung. Ich müsste das Cover nochmal sehen. Ich gehe bloß nach den Bildern. Requiem for a Dreamer. Ich freu mich. Okay, allein von den Bildern hier auf ID, ich habe keine Ahnung, was ich davor zu erwarten habe. Drama. nichts außer Drama. Der ist geil. Der ist geil. Aber das Genre nur Drama. Also, gespannt. Requiem for a Dream. Oh. Hm. Der ist übelst 2000er geil. Film. Oh, scheiß Millennials. Was erwarte ich bei einem 2000er Film davon? Fuck, wann war die Matrix raus? 2001, oder? War die nicht schon in den 90ern irgendwann? Späte 90er? Weil wenn's nach Matrix ist, erwarte ich Bullet Time. Weil alles in den nächsten Jahren hatte Bullet Time. Was war das so, Ansgar? Also, warte mal, Matrix, der Film, ja, später 1999 kam der raus. Dann Bullet Time auf jeden Fall. Ich erwarte eigentlich gar nichts, weil dann mit Erwartungshaltung wird man immer enttäuscht. Oh. Oh. Du traurig. Mach doch nicht den Emo. Er hat mich gefragt und geantwortet. Halt die Fresse. Mein. Hast du ein Problem oder so? Aber wenn ihr wissen wollt, ob wir eure Meinung vertreten oder warum es überhaupt in Requiem for a Dream geht, wir werden wahrscheinlich das nächste Mal ein bisschen mehr darüber reden. Das Problem jetzt war einfach bloß dieses, dass Dark Knight, wir alle kennen den so gut und wir wissen, dass jeder von euch den wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gesehen hat. Wenn nicht, solltet ihr euch angucken. Deshalb, das ist das Problem. An guten Filmen kann man sich nicht viel aushalten, bei schlechten viel mehr oder aus unserer Sicht am schlechten. Deswegen aber nächstes Mal Requiem for a Dream. Und mit uns ist es ja dann erstmal Schluss für heute. Ja. Der, wo langt man zu schreibt man nicht. Hast du mittlerweile einen Channel? Ich? Ich hab schon die ganze Zeit einen Channel. So. Ich hab nur keine Videos drauf. Aber sind wir jetzt auch Videos und so? Nein, ich hab ja erst seit gestern Urlaub. Ruhig! Ich muss erstmal meine Füße schonen. Also, eine Woche im Voraus aufnehmen, hat sie garantiert 5-6 Videos dann schon gehabt in einer Woche. Natürlich. Immer. Oder auch. Ich wollte jetzt mit Outlast anfangen und wie heißt das andere Spiel? Out There Somewhere. Das klingt sehr interessant. Ja, wir haben uns auch schon einmal gemeint, dass du eine Höschen-Cam machen musst, um zu sehen, ob du dich angepinkelt eine hast. Eine Crutch-Cam, ja, die Crutch-Cam. Ja, die Crutch-Cam brauchen wir. Ich sag ja, aber dich findet man ja unter Der Likes Trains. Ja. Tschüss. Und Ansgar, dich, ja. Wie immer. Du bist ja das alteingesessene Urgestein. Wie immer, ungefragt im Internet. Kackelcomics. Und von dort aus gibt es auch Links auf Drawception-Profil und auf Streams, auf Twitch und YouTube natürlich auch. Wie man und für was man sonst so Bock hat. Also bei dir Knackpunkt. Und bei uns natürlich Knackpunkt.net oder der-Knackpunkt bei Twitter und alles mögliche. Knackpunkt, Knackpunkt Gaming auf YouTube. Wenn ihr auf YouTube seid, dann solltet ihr das eh schon gefunden haben. Liked und streamt und den ganzen Scheiß. Und subscribe, mein. Like, ja. Stream, share, like, subscribe. Dann lieben wir euch. Wir brauchen das YouTube-Money. Wir sind jung und brauchen das Geld. Welches Geld? Lieben, ich bin für Pick. Das sieht aus wie Hitler. Ich liebe es für alle. Meine Popo. Ja, wir nehmen einfach den Ansgar-Gesicht mal vor. Dr. Leutberg. Ciao. Tschüss.